Teil 1. In der Freizeit. Du hörst gleich 5 Szenen. Sie spielen in der Freizeit verschiedener Personen. Zu jeder Szene gibt es 3 Bilder. Welches Bild passt? Kreuze beim Hören zu jeder Szene das richtige Bild, A, B oder C, an. Danach hörst du die Szenen noch einmal.